Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Jean-Claude Izot, Journalist und Schriftsteller, wurde 1945 als Sohn italienischer Einwanderer in Marseille geboren und starb 2000 im Alter von nur 54 Jahren. Sein sicherlich berühmtestes Werk ist die Marseille-Trilogie, bestehend aus den Romanen Total Cheops, Chormeau und Solea, in deren Mittelpunkt der Polizist Fabio Montale steht. Als Leiter einer Sondereinheit der Marseiller Polizei soll er Konflikte zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Schmelztiegel Marseille verhindern. Nachdem wir Ihnen in den vergangenen Wochen mit Total Cheops den ersten Teil vorgestellt haben, folgt heute und am nächsten Montag mit Chormeau Teil 2 von Izots Marseille-Trilogie. Vom aufreibenden Polizeidienst entnervt, ist Fabio Montale inzwischen in ein kleines Haus am Meer gezogen und will das Leben in Ruhe genießen. Doch als ihn seine Cousine Gelou um Hilfe bittet, holt ihn die Wirklichkeit wieder ein. Alors, y a pas de bagarre dans les bus parfois? Non, dans les bus, non. Franchement. Tout le monde est chaud, mais y a pas d'embrouille. Chormeau. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Claude Izot. Aus dem Französischen von Katharina Grain und Ronald Voyer. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Erster Teil. Guitou stand oben an der Treppe vor dem Bahnhof Saint-Charles und betrachtete Marseille, die große Stadt. In zwei Stunden würde er Naima wiedersehen. Heute Abend würden sie miteinander schlafen. Das erste Mal für sie und für ihn. Matthias, ein Klassenkamerad Naimas, hatte ihnen sein Apartment überlassen. Sie würden ganz allein sein. Er war ohne Erlaubnis 3 Tage vor Schulbeginn abgehauen und hatte vorher noch 1000 Francs aus einer Ladenkasse in Gap mitgehen lassen. Naima wachte auf. Ein Geräusch über ihnen. Guitou lag neben ihr. Mit ihm zu schlafen war ihr ganz natürlich vorgekommen. Er bewegte sich. Bist du wach? Ich habe ein Geräusch gehört. Hossein Draoui, ein algerischer Historiker, schlief in der Etage über ihnen. Sie hatten sich vorhin mit ihm unterhalten, als sie die Schlüssel geholt hatten. Er interessierte sich für die archäologischen Ausgrabungen in Marseille. Von unglaublichem Reichtum, hatte er gesagt. Matthias' Eltern hatten Ossine seit über einem Monat aufgenommen. Sie waren übers Wochenende aufs Land im Departement Var gefahren. Es war eines dieser prachtvollen, renovierten Häuser im Panierviertel. Der Vater von Matthias, ein Architekt, hatte die Innenräume neu gestaltet. Guitou nahm Naima fest in die Arme. Da hörten sie ihn schreien. Ossine. Mein Gott. Zieh dich an. Im Treppenhaus hallten Schritte. Naima flüchtete ins Badezimmer. Geflüster. Guitou öffnete die Tür, von Angst überwältigt. Zuerst sah er die Waffe, dann den Blick des Mannes. Brutal, so brutal. Den Knall hörte er nicht. Sein Kopf schlug heftig auf die Steintreppe. Teufel tut das gut. Du sagst es. Es gibt nichts Angenehmeres, als am Meer zu frühstücken, wenn man nichts zu tun hat. Fonfon hatte ein Anchovispüree zubereitet. Ich kam vom Fischen zurück. Glücklich. Wie viele Marseiller hörte ich lieber Reiseberichte, als selber loszuziehen. Ich begnügte mich damit, mein flaches Fischerboot aufs offene Meer hinauszufahren und ein paar Stunden zu fischen. Etwas anderes hatte ich nicht mehr zu tun. Und zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags Karten zu spielen. Ein wohlgeordnetes Leben. Fonfons Kneipe lag direkt am Meer. Fonfon war früher aktives Mitglied der französischen Sozialisten gewesen. Er war ein toleranter Mensch. Aber so weit, Parolen der Front National zu akzeptieren, ging er nicht. Les Goudes, knapp eine halbe Stunde vom Stadtzentrum entfernt, war nach dem Sommer nur ein Dorf von 600 Einwohnern. Seit ich vor gut 10 Jahren nach Marseille zurückgekehrt war, hatte ich mich nicht entscheiden können, irgendwo anders zu wohnen als hier, in Legoud. In einer kleinen Hütte, 2 Zimmer, Küche, die ich von meinen Eltern geerbt hatte. Es war alles andere als luxuriös, aber 8 Stufen unter meiner Terrasse lagen das Meer und mein Boot. Hier ist man am Ende der Welt. Nun, was hältst du davon? Ich glaube, wir werden beschissen. Ja, das glaube ich auch. Ich las die Zeitung bei meiner 2. Tasse Kaffee. Blutiger Einbruch im Panierviertel, machte der Provençal die Lokalseite auf. 2 Personen waren ermordet worden. Honorine, meine Nachbarin, kam. Mit ihrem Korb unter dem Arm schritt sie munter aus. Die Energie der guten Frau von 72 überraschte mich immer wieder. Ich habe mir gedacht, dass ich Sie hier finde. Sie haben Besuch. Sie raten nicht, wer es ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, wer mich besuchen sollte. Die Frau meines Lebens war bei ihrer Familie in Spanien. Und ich wusste nicht, wann sie wiederkam. Ich wusste nicht mal, ob Lol überhaupt jemals wiederkommen würde. Es ist Ihre Cousine. Ihre Cousine Angèle. Gelou, meine schöne Cousine. Ich hatte Gelou seit 10 Jahren nicht mehr gesehen, seit der Beerdigung ihres Mannes. Gino wurde eines Nachts umgelegt, als er sein Restaurant im Bandol schloss. Die Ermittlungen verliefen im Sande. Gelou verkaufte das Restaurant, klemmte ihre 3 Kinder unter den Arm und fing woanders sein neues Leben an. Ich hatte nie wieder etwas von ihr gehört. Ich könnte schwören, dass sie Ärger hat. Ich komme. Gelou drehte sich um und meine ganze Jugend sprang mir entgegen. Sie war die Schönste aus dem Viertel. Sie lächelte mich an, das Lächeln von Claudia Cardinale. Gelou wusste das. Kaum bemerkte ich, dass ihre Augen sich mit Tränen füllten, lag sie auch schon in meinen Armen. Ich brauche deine Hilfe, Fabio. Guitou, der jüngste ihrer 3 Jungen, war abgehauen, Freitag früh. Er hatte 1.000 Francs aus der Ladenkasse mitgehen lassen. Seitdem Funkstille. Sie hatte den ganzen Tag gewartet, dann den ganzen Sonntag. Letzte Nacht war sie zusammengebrochen. Was glaubst du, wo er hingegangen ist? Hierher, nach Marseille. Wir hatten uns auf der Terrasse niedergelassen, mit Blick aufs Meer. Die Zeit schien spurlos an Gelou vorübergegangen zu sein. Sie war nach wie vor eine schöne, begehrenswerte Frau. Sie schien einer Welt anzugehören, wo alles voller Harmonie ist. Ich hatte einen schwarzen Saab vor meiner Tür parken sehen. Guitou hat seit dem Sommer eine Freundin, aber er ist erst 16,5 und sie 18. Du glaubst, dass er hergekommen ist, um sie zu sehen? Ich weiß es. Er wollte meine Erlaubnis und ich habe Nein gesagt. Er ist zu jung. Findest du es so besser? Gelou sagte mir nicht alles. Das spürte ich. Ich will keinen Rat, Fabio, sondern deine Hilfe. Ich bin nicht mehr bei der Polizei. Ich will, dass du ihn suchst. Ich habe die Adresse von dem Mädchen. Und warum bist du nicht direkt hingegangen, wenn du die Adresse hast? Ich habe angerufen. Ihre Mutter war im Apparat. Sie hat gesagt, sie kenne keinen Guitou. Und ihre Tochter sei bei ihrem Großvater und der habe kein Telefon, irgend sowas. Woran denkst du? Was für einen Eindruck hat sie auf dich gemacht, die Kleine? So lala. Hast du mit ihr gesprochen? Alex hat sie rausgeschmissen. Alex? Alexandre, der Mann, mit dem ich zusammenlebe, seit Ginos Tod. Und warum hat er das gemacht? Die Kleine ist Araberin und die mögen wir halt nicht so. Plötzlich konnte ich Gelou nicht mehr ansehen. Am liebsten hätte ich sie rausgeschmissen. Weißt du, wo du herkommst? Erinnerst du dich noch, wer dein Vater war? Neapolitaner. Wenn man für den Personalausweis einen Abstammungstest machte, würdest du als Araberin abgestempelt werden. Nimm deine Tasche und geh. Schick deinen Alex zu den Arabern. Vielleicht kommt er lebend zurück und bringt deinen Sohn mit. Alex hat keine Ahnung. Bis morgen muss ich mit Guitou zurück sein, sonst... Sonst was? Wird er ihn wieder schlagen? Das reimte sich nicht unbedingt auf ein glückliches Leben. Es stimmt, dass sie und Gino Guitou nicht mehr gewollt hatten. Dann war Gino gestorben. Das Kind war hier geblieben. Alex hatte sich gut um die Kinder gekümmert, aber als er älter wurde, begann Gitu, diesen falschen Vater zu hassen. Alex begann Gitu zu schlagen. Als die kleine Araberin im Haus auftauchte, war die Ohrfeige ausgeartet. Im Grunde war Gelou durchaus einverstanden mit Alex. Doch jetzt geriet sie in Panik, weil sie nicht mehr weiter wusste. Sie wollte Alex nicht verlieren, aber Gitu war ihr Kind. Sie war seine Mutter. Ich habe ein paar Panis gebacken. Sehen Sie nur, sie sind ganz warm. Sie reichte mir den Teller und die Fladenbrote. Ich sah ihnen rauchend beim Spielen zu. Die Idee für den Basketballplatz kam von einem der Jungen, der Uba Uba genannt wurde. Komisches Gefühl, wieder hier zu sein, in den nördlichen Vierteln. Das war mein Bezirk gewesen. Vorstädte, die man nur aus dem Fernsehen kennt, wie die Bronx, mit den dazugehörigen Wahnvorstellungen. Natürlich hatte ich mich von Gelou rumkriegen lassen, Gitu zu suchen. Und da war ich, vor dem Betonklotz der Familie Amudi. Steckte mir eine neue Zigarette an. Uba Uba erzielte gerade einen Treffer, der seine Kumpels sprachlos machte. Da bemerkte ich eine bekannte Gestalt, Serge. Er kam aus Block D4 direkt vor mir. Ich hatte ihn seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem er sich jahrelang für die Jugendlichen hier eingesetzt hatte, war er gefeuert worden. Daran war ich nicht ganz unschuldig. Wenn ich die Jungs wegen einer Dummheit einsammelte, rief ich ihn noch vor den Eltern aufs Kommissariat. Er klärte mich über ihre Familienverhältnisse auf und gab mir Ratschläge. Die Jungs waren sein Leben. Er war es leid, die Jugendlichen im Loch enden zu sehen. Meinen Chefs gefiel das gar nicht. Ein Bulle und ein Sozialarbeiter. Wir mussten dafür zahlen, besonders Serge. Mit mir rechnete man etwas subtiler ab. Man verringerte meine Mannschaft und entzog mir allmählich jede Verantwortung. Ich kam nicht mehr dazu, Serge zu fragen, was er dort zu suchen hatte. Ein schwarzer BMW mit verdunkelten Scheiben tauchte plötzlich aus dem Nichts auf. Er fuhr im Schritttempo und so achtete Serge nicht darauf. Als er auf seiner Höhe war, erschien ein Arm im hinteren Fenster mit einem Revolver in der Hand. Der BMW schwenkte herum und verschwand, wie er aufgetaucht war. Serge sackte auf dem Asphalt zusammen. Tot. Daran bestand kein Zweifel. Für einen Moment stand die Zeit still. Dann kamen sie von allen Seiten angerannt. Ich lief zu Serge. Ich ging neben ihm in die Hocke. Eine Bewegung, die mir immer vertrauter geworden war. Serge hatte die Ladung voll in den Bauch bekommen. Großes Kaliber. Eine 38er wahrscheinlich. Polizeisirenen. Endlich mal schnell. Sie kamen angesaust wie die Großstadt-Cowboys. Pertin, von allen Vorstadtjungen de tête, Doppelkopf genannt, wegen der Ray-Ban-Sonnenbrille, die er ständig trug, warf einen Blick auf Serges Leiche. Dann sah er mich lange scharf an. Fabio Montale, was hast du hier zu suchen? Pertin und ich hatten uns von Anfang an bekämpft. In den Araber-Vierteln, pflegte er zu wiederholen, funktioniert nur eins, Härte. Mein ganzes Vorgehen zeigte ihm jeden Tag aufs Neue, dass er falsch lag. Nach meiner Kündigung hatte Pertin seine Macht über die Vorstädte wiedergewonnen. Der Hass wuchs. Die schlimmsten Fantasien wurden Wirklichkeit. Ich hab dich was gefragt, Montale, was hast du hier zu suchen? Tourismus. Das Viertel hat mir gefehlt, die Leute und alles. Pertin beugte sich über Serges Leiche. Scheiße, das ist dein Kumpel, der Schwule. Er ist tot. Das habe ich gesehen. Ich musste ihm berichten. Auf dem Kommissariat. Diese kleine Freude konnte Pertin sich nicht versagen. In diesem Kommissariat, wo jahrelang ich einziger Herr im Hause gewesen war. Beruf? Arbeitslos. Nein. Na, du gehst stempeln und all das? Wie die Bimbos und Kameltreiber? Und wovon lebst du? Hey, Pertin, was glaubst du, wo du bist? Im Fernsehen? Um mir zu zeigen, wer hier Herr der Lage war, nahm er Serges Pass, der vor ihm auf dem Tisch lag und wedelte mir damit vor der Nase herum. Sag mal, Montale, weißt du, wo er gehaust hat, dein Kumpel? Keine Ahnung. Bei Arno. Das steht hier nicht drin, aber wir haben unsere Quellen. Zuverlässiger sogar, seitdem du nicht mehr da bist. Sag mal, das war doch einer deiner Lieblinge, nicht wahr? Dieser dreckige kleine Zigeuner. Arno Jimenez. Leidenschaftlicher Motorradliebhaber. Ein begnadeter Mechaniker. Er hatte 5 Jahre aufgebrummt bekommen, weil er in eine Apotheke eingebrochen war, um Mira, seiner Schwester, zu helfen, die den Gerichtsvollzieher im Nacken hatte. Mira war dann mit ihren beiden Kindern aus der Wohnung geflogen und weder Serge noch ich konnten etwas für Arno tun. Unsere Zeugenaussagen wurden einfach das Klo runtergespült. Wie erklärst du das, hä? Dass er bei diesem Hurensohn untergekrochen ist? Ich stemmte mich langsam aus dem Stuhl, griff nach seiner Ray-Ban und zog sie ihm die Nase runter. Es war ziemlich abstoßend, in diese Augen zu schauen. Kleine, gelbe, fiese Augen. Er zuckte nicht mit der Wimper. Mit einem heftigen Fingerstoß schob ich sie ihm wieder hoch. Wenn du deinen Bericht fertig hast, unterschreibst du ihn für mich und wischst dir den Arsch damit ab, okay? Ciao, Dad. Niemand versuchte, mich aufzuhalten. Als ich wieder im Bigottviertel ankam, war die Dunkelheit hereingebrochen. Vor Haus D4 verblassten die Kreideumrisse von Serges Leiche auf der Fahrbahn schon. Ich fragte mich, aus welchem Apartment er gekommen war, wen er besucht hatte und warum. Und was er wohl angestellt hatte, um wie ein Schwein abgeschlachtet zu werden. Mein Blick blieb an den Fenstern der Familie Hammoudi hängen, im 9. Dort, wo Naima wohnte, Gitus Mädchen. Aber mein Gefühl sagte mir, dass die beiden nicht hier waren. Und auch, dass die Familie Hammoudi keinen kleinen Franzosen beherbergen konnte. Der Rassismus funktionierte in beide Richtungen. Mon Pic pratique un esthétique constat, une technique unique nommée le prose combat. Ich holte tief Luft und stieg bis zu den Hammoudis hinauf. Murat machte auf. Murat war einer der Jungen, denen ich beim Basketball zugesehen hatte. Er war mir aufgefallen. Ah, hallo. Wer ist da? Guten Abend, Madame. Worum geht's? Sie hatte wunderschöne schwarze Augen. Ich hätte gern Naima gesprochen. Sie ist nicht da. Kann ich einen Moment reinkommen? Lass ihn rein, Mama. Er ist kein Buller. Bei Pfefferminztee leierte ich meine Geschichte runter. Madame Hammoudi schwieg dazu. Murat ließ mich nicht aus den Augen. Ich spürte ein Band der Sympathie zwischen uns. Sprich mit ihm, Mama. Er will uns nichts Böses. Sie wohnt nicht mehr hier. Seit einer Woche. Seit Fahrid in Algerien ist. Mein Vater. Vor etwa 10 Tagen haben die Islamisten das Dorf meines Mannes angegriffen. Sein Bruder lebt noch da. Fahrid sagt, er will ihn herholen. Bei uns ist nicht genug Platz. Deshalb lebt Naima bei ihrem Großvater. Nicht, dass sie es nicht gut bei uns hat. Aber Redouan, der Älteste, er ist religiöser. Er ist dauernd hinter ihr her, weil sie Hosen trägt, weil sie raucht, weil sie mit Freundinnen ausgeht. Und weil sie französische Freunde hat. Wir sind Franzosen. Großvater hat im Krieg für Frankreich gekämpft. Marseille hatte den Algeriern nie dafür gedankt. Frankreich auch nicht. Ich muss mit Ihrer Tochter sprechen, Madame. Gitu ist noch immer nicht nach Hause gekommen. Rufen Sie mich morgen gegen Mittag an. Als ich aus dem Haus trat, zündete ich mir eine Zigarette an und ging zu meinem R5. Uba Uba beobachtete mich. Er kam direkt auf mich zu. Hallo, ich habe einen Tipp für dich. Ich höre. Der Koim, der die Kiste gefahren hat, den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Mit Redouan. Redouan Hammoudi? Da kommst du doch gerade her, oder? Wie heißt du eigentlich? Anselm. Erzähl weiter. Meine Alten sind okay. Und dann Basketball. Und dann gibt es ja noch Chourmont. Weißt du, was das ist? Ich wusste es. Chourmont. Auf Provençalisch Chourme. Die Ruderer der Galeerenschiffe. Der Fanclub von Massilia Sound System, der ausgeflipptesten Gruppe von Reggae-Muffins, hatte den Ausdruck aufgegriffen. Inzwischen war Chourmont aus einem lockeren Zusammenschluss von jungen Leuten, Einwanderer oder nicht, eine Unterstützer- oder Fangruppe geworden, wo man sich traf. Chourmont kümmerte sich um die Soundsysteme und mit Hilfe der Einnahmen wurde eine Fanzeitschrift herausgegeben. Man verteilte Kassetten mit Live-Aufnahmen und arrangierte günstige Reisen, um die Bands auf ihren Tourneen zu begleiten. Aber das war für Chourmont nicht entscheidend. Entscheidend war, dass die Leute zusammenkamen, Man war Schurmo. Man ruderte in derselben Galeere. Um rauszukommen. Zusammen. Rastafada eben. Hier ist immer was los. Bei meinem Auto angekommen, ging er grußlos weiter. Ich fand eine Kassette von Bob Marley im Handschuhfach. So much trouble in the world. Passte gut zu einer Nachtfahrt durch Marseille. In Merlin Village sah ich eine freie Telefonzelle. Hallo, Gelou. Die Sache ist komplizierter, als ich dachte. Sie sind nicht bei Ihren Eltern. Auch nicht beim Großvater. Bist du sicher, dass er nicht zurückgekommen ist? Ich habe deine Telefonnummer zu Hause hinterlassen und Patrice weiß Bescheid, dass ich hier bin. Und Alex? Er ruft nie von unterwegs an. Gitu ist... Vielleicht sind Sie bei einem Freund von ihr, Matthias Fabre. Sie haben mal zusammen gezeltet. Aber ich weiß nicht, wo er wohnt. Das Telefonbuch ist voller Fabres. Ich weiß. Ich werde sehen, was ich heute Abend noch tun kann. Ich umarme dich. Ich hängte ein. Ich hatte mindestens eine Nacht Vorsprung, um Serges Sachen zu durchsuchen. Bertin war ehrgeizig und voller Hass, aber er war kein guter Polizist. Er hatte Interessanteres zu tun. In den Vorstädten des Nordens Cowboy spielen. Ich hatte alle Chancen, ungestört zu sein. Arno wohnte an einem Ort namens Le Vieux Moulin, einem von den Baulöwen seltsamerweise verschonten Gelände. Vor mir erstreckte sich der Autoschrottplatz von Sadna, einem Zigeuner und entfernten Cousin von Arno. Dahinter war Arnos Bruchbude. Ich stieß die Tür auf. Serge wohnte allein hier. Serge hatte meines Wissens nie ein Mädchen gehabt. Vielleicht war er wirklich schwul. Auf einem Stapel Zeitungen ein Buch. Erlaubtes und Unerlaubtes im Islam. Von Youssef Karatavi. Unter den Zeitungen und den Sammelmappen mehrere Zeitungsausschnitte. Zum Beispiel Terrorismus, wie die Islamisten in Frankreich rekrutieren. Die islamische Spinne webt ihr Netz in Europa. Was hatte Serge nur getrieben? Eine Recherche über den Islam in Marseille? Er hatte 6 Mappen voll. Keine Bewegung. Mach keinen Scheiß, Sadner. Ich bin's, Montale. Hast du dich neuerdings auf Einbrüche spezialisiert, Fabio? Keine Gefahr, dass ich hier reich werde. Sadner und ich verabscheuten uns offen. Er war der Urtyp des Zigeuners. Die Gatze, wie er die Nicht-Zigeuner nannte, waren alle dumme Säcke. Immer wenn ein junger Zigeuner eine Dummheit beging, war natürlich der Gatzi schuld. Wenn Arno ihm nicht so viel Sympathie entgegengebracht hätte, wäre er möglicherweise nicht kriminell geworden. Arno wäre nie im Gefängnis gelandet und er würde noch leben. Als er aus der Einzelhaft kam, war er fertig und schnitt sich die Pulsadern auf. Ehrliche Leute benutzen den Haupteingang. Was lässt du da mitgehen? Papiere. Serge braucht sie nicht mehr. Er wurde heute erschossen. Vor meinen Augen. Morgen hast du die Bullen hier. Erschossen, sagst du? Hast du eine Ahnung, was Serge in letzter Zeit getrieben hat? Ich brauche erstmal einen Schluck. Komm mit. Selbst wenn Sadna etwas wusste, hätte er es mir nicht gesagt. Weiß, Sadna, mit Typen wie dir trinke ich nicht. Das wirst du eines Tages bereuen. Als ich rechts in die Rue de la Belle de Mai einbog, bemerkte ich meinen Verfolger. Ein schwarzer Renault Safran hing mir an der Stoßstange. Als Gelou heute Morgen bei mir auftauchte, stand mein Leben still. Sie war wie ein Funke, der eine Kettenreaktion auslöst. Und es knallte, wie gehabt. Willkommen in der Galeere. Ein Blick in den Rückspiegel bestätigte mir, dass ich immer noch verfolgt wurde. An der Place de l'Ange parkte ich, wie bei uns üblich, im Halteverbot. Die Nase des Safran kam zum Vorschein, als ich meine Tür abschloss. Ich ging die Place de l'Ange hinauf, bog dann rechts ein und dann noch mal rechts eine Stufenflucht hinunter und ich war wieder in der Rue Caisserie. Ich brauchte nur noch zurückzugehen, um zu sehen, was aus meinem Verfolger geworden war. Es stiegen Rauchwölkchen von der Fahrerseite auf. Ich machte mir keine Sorgen um ihn. Jetzt wird gegessen, sagte ich mir. Im Chez Felix beendeten zwei Paare ihr Abendessen. Felix las gerade seinen Lieblingscomic, Le Pied Nicolea Deauville. Er trank durchschnittlich 20 Pastis am Tag und stellte gleich ein Glas vor mich hin. Wir kannten uns seit 25 Jahren. Kannst du mir einen Gefallen tun, Felix? Na klar. Ruf bitte Joe in der Bar de la Place an. Ein schwarzer Safran parkt vor seiner Tür. Lass dem Fahrer einen Kaffee von dem Typ aus dem R5 bringen. Sag ihnen, sie sollen sich den Kerl ansehen. Klebt mir schon seit einer Stunde an den Fersen. Die Idioten vermehren sich wie die Karnickel. Eine Viertelstunde später rief Joe zurück. Wir hatten schon einen Coteau d'Aix geöffnet. 88er. Und ich erwartete mein Essen. Der heißt Antoine Balducci. Kenn ich nicht. Der ist Stammgast im Rief Salt in Toulon. Der Typ verkehrt dort in der Unterwelt. Das sagt jedenfalls Janot. Und der andere. Der andere? Ja, es sind zwei. Der hat sich nicht gerührt. Aber wenn du mich fragst, der ist ein Obergangster. Hast du Ärger? Nein, nein, danke, Joe. Komm mal auf dem Aperitif vorbei. Ciao. Ciao. Celeste, seine Frau, brachte jetzt knusprig gegrillte Leberwürstchen mit Petersilienkartoffeln. Wo war ich hineingeraten, dass ich zwei Ganoven aus dem Wahr am Hals hatte? Ich dachte, du schiebst eine ruhige Kugel in deiner Hütte mit Loll, die dich umsorgt. Ich schieb eine ruhige Kugel, Felix, aber ohne Loll. Sie hat mich verlassen. Entschuldige, ich dachte... Loll hat Hugo geliebt. Sie hat Manet geliebt. Mich hat sie auch geliebt. Alles in 20 Jahren. Sie hat immer nur dich geliebt, Fabio. Sie ist gegangen. Sie brauchte das woanders, wie ich das Meer. Warum war ich nicht für immer fortgegangen? Warum wurde ich in dieser schäbigen Hütte alt und sah den Frachtern nach? Marseille gab den Ausschlag. Egal, ob man hier geboren oder eines Tages gelandet ist. Brillant, vif et fort, telle une aiguille, la souplesse et l'élan d'une anguille. Gelou schlief bei brennender Nachttischlampe. Sie musste auf mich gewartet haben. Ich richtete mich für die Nacht auf dem Sofa ein. Ich wachte gleich wieder auf. Was mich beschäftigte, saß tiefer. Serge, sein Tod. Ich genehmigte mir ein Glas Lagavulin und vertiefte mich in die Zeitungen und Presseausschnitte, die ich mitgebracht hatte. Daraus ging hervor, dass dem Islam in Europa mehrere Wege offen standen. Der erste war Dar el-Sul, Land des Vertrages, wonach man sich an die Gesetze des jeweiligen Landes anpassen muss. Der zweite, Dar el-Islam, bedeutete Land, in dem der Islam unweigerlich die Mehrheit erhalten wird. Inzwischen war Dar el-Sul von den Bärtigen zurückgewiesen worden, und Europa war zum Spielfeld und Basislager geworden, wo Pläne und Aktionen zur Destabilisierung des Heimatlandes geschmiedet wurden. Dieser Zusammenprall von Bestrebungen führte uns Europäer und sie, die Integristen, auf einen dritten Weg. Dar el-Harb, laut Koran, Land des Krieges. Auf unserem Boden war ein Krieg ausgebrochen, ein schmutziger Krieg. Waren die nördlichen Viertel von Marseille vielleicht auch eine Brutstätte der Gotteskämpfer? Hatte Serge sich mit dieser Frage beschäftigt? Aber warum? Und für wen? Auf der letzten Seite des Artikels hatte Serge an den Rand geschrieben, seine am deutlichsten sichtbaren Opfer sind die der Attentate. Und ein Zitat aus dem Koran. Bis sich für euch das eine vom anderen unterscheidet, wie der weiße Faden vom schwarzen. Erschöpft hatte ich die Augen geschlossen und war sofort in einem gewaltigen Knoten aus schwarzen und weißen Fäden versunken, von Bildern meiner verlorenen Freunde und geliebten Frauen. Schweißgebadet wachte ich auf. Gelou stand vor mir, mit verschlafenen Augen. Alles in Ordnung? Du hast geschrien. Alles okay. Ein Albtraum. Das kommt, wenn ich auf diesem verfluchten Sofa schlafe. Sie reichte mir die Hand und zog mich hoch. So sanft und warm wie mit 18. Wir legten uns gemeinsam ins Bett. Jelut drehte sich um und war sofort wieder eingeschlafen. Als wir das letzte Mal in einem Bett zusammen geschlafen hatten, waren wir wohl 12. Fonfon fand, ich sehe fürchterlich aus. Man kann sich sein Aussehen nicht immer aussuchen. Ich setzte mich auf die Terrasse, Blick aufs Meer. Fonfon kam mit Kaffee und dem Provençal zurück. Ich schlug die Zeitung auf und machte mich auf die Suche nach einem Artikel über den Mord an Serge. Sie hatten ihm nur eine kurze Notiz gewidmet. Pertin hatte sich offensichtlich so knapp wie möglich gefasst. Ich blätterte automatisch um. Die fette Schlagzeile oben auf Seite 5 ließ mich zur Salzsäule erstarren. Doppelmord im Panier. Halbnackte Leiche eines nicht identifizierten jungen Mannes. In einem Kasten in der Mitte des Artikels: Der Eigentümer des Hauses, der Architekt Adrien Fabre, ist fassungslos. Vielleicht war es nur ein Zusammentreffen von Zufällen. Eine Gänsehaut lief mir über den Rücken. Der bekannte Architekt Adrien Fabre beherbergte seit einer Weile den algerischen Historiker Ossine Draoui, Spezialist für den Mittelmeerraum in der Antike. Von der islamischen Heilsfront FIS mit dem Tod bedroht, war er wie viele andere algerische Intellektuelle aus seinem Land geflohen. Er hatte politisches Asyl beantragt. Natürlich dachte man sofort an eine Aktion der FIS. Aber für die Untersuchungsbeamten war das eher unwahrscheinlich. In Frankreich lebten Dutzende von Ossine Draouis. Adrien Fabre schilderte seine Freundschaft mit Ossine Draoui, den er auf einem großen Kolloquium über das griechische Marseille kennengelernt hatte. Seine Arbeiten über die Lage des Hafens, vorher phönizisch, dann römisch, gaben der Entwicklung unserer Stadt seiner Meinung nach ein neues Gesicht und halfen ihr, ihre Herkunft zu verstehen. Die Polizei hielt sich vorerst an die These eines gestörten Einbruchs. Einbrüche waren im Panier an der Tagesordnung. Blieb das Rätsel der zweiten Leiche. Die Fabres kannten den jungen Mann nicht, der vor der Tür des Apartments ihres Sohnes Matthias gefunden wurde. Man hatte nichts gefunden als seine Kleider, keine Ausweispapiere. Laut Fabre hätte Ossine Draoui nie ohne Rückfrage jemanden bei sich untergebracht. Wer war dieser junge Mann? Kommissar Loubet, der die Untersuchungen leitete, suchte die Lösung dieser dramatischen Affäre. Ich hatte die Antworten. Fonfon! Fonfon kam mit 2 Kaffees auf dem Tablett. Hast du die Zeitung gelesen? Er las langsam. Na und? Ich erzählte. Jelou, Gitou, Naima. Scheiße, was wirst du tun? Nichts. Ich werde ihr fürs Erste nichts sagen. Ich muss das Mädchen finden und den Jungen. Diesen Matthias Fabre. Ich verstehe das nicht. Dieser Junge hat seine Ferien mit Gitou verbracht. Warum behauptet Fabre, dass er ihn nicht kennt? Vielleicht wollte die Polizei es geheim halten. Das glaube ich nicht. Ein anderer als Loubet, vielleicht. Loubet kannte ich gut. Auch sein Weg war mit Leichen gepflastert. Er war einer von denen, für die die Polizei im Dienst der republikanischen Ordnung steht. Ich habe mich oft gefragt, durch welchen glücklichen Zufall er noch am Leben war. Und auf diesem Posten. Du glaubst nicht an einen Einbruch? Ich glaube gar nichts. Doch, ich hatte geglaubt, dieser Tag würde scheußlich werden. Er war noch schlimmer. Die Tür öffnete sich, vor mir stand eine junge Asiatin, wahrscheinlich Vietnamesin. Bestimmt gehörte sie zu der Sorte Frauen, die sich immer gestört fühlen, egal zu welcher Zeit. Immerhin war es kurz nach 11. Ich hätte gern Monsieur und Madame Fabre gesprochen. Ich bin Madame Fabre. Mir blieb die Stimme weg. Ich fragte mich, in welchem Alter sie Matthias gekriegt hatte. Sie musterte mich von Kopf bis Fuß. Unsere Augen begegneten sich. Guten Tag. Meine Augen hörten nicht auf, sie zu verschlingen. Worum geht es? Um Matthias und um seinen Freund, der tot bei Ihnen gefunden wurde. Wer sind Sie? Ein Angehöriger. Kommen Sie rein. Sie trat zur Seite, um mich durchzulassen. Ich stand vor der ersten Stufe. Weißer Stein, der von Gitus Blut durchtränkt war. Bevor ich mich zum Handeln entschloss, hatte ich lange aufs Meer geschaut und mehrere Zigaretten geraucht. Ich wusste, was ich tun würde und in welcher Reihenfolge. Ich hatte Loubet angerufen. Hier ist Montale. Oh, schön von dir zu hören. Ich habe die Antwort auf deine Fragen. Wovon sprichst du, Montale? Von deiner Untersuchung. Ich weiß, wer der Junge im Panier ist, wo er herkommt und alles andere. Woher weißt du das? Er ist der Sohn meiner Cousine. Er ist Freitag abgehauen. Können wir uns treffen? Und ob? 12:30 im Trescoin. Einverstanden? Kück, so hieß sie, war wirklich Vietnamesin. Wer weiß noch Bescheid? Niemand, log ich. Ich erzählte ihr meine Geschichte. Warum haben Sie der Polizei nichts über Gitu gesagt? Und das habe ich eben erst von Ihnen erfahren. Wir hatten keine Ahnung. Ich konnte es nicht fassen. Matthias war Sonntagabend nicht bei uns, als wir zurückgekommen sind. Mein Mann hat ihn angerufen. Matthias hat geschworen, niemandem seinen Schlüssel geliehen zu haben. Und Sie haben ihm geglaubt? Wo kann ich telefonieren? Mit wem? Mit Kommissar Loubet. Es ist Zeit, dass er von Gitus Identität erfährt. Nein. Warten Sie. Sie legte ihre Hand auf meinen Arm. Der Funke sprang über. Blitzartig. Ihre Hand brannte. Bitte. Ich kam zu spät im Trescoin an. Loubet trank ein großes Glas Moresque, Pastis mit Mandelgeschmack. Wir haben dich erwartet. Er schob mir ein Glas hin. Loubet bestand darauf, ins Leichenschauhaus zu gehen. Nur Matthias, Kück und ich wussten, dass der Tote wirklich Gitu war. Ich war nicht scharf darauf, Loubet von meiner Begegnung mit Kück zu berichten. Ich war ein wenig beschämt, weil ich mich so leicht hatte verführen lassen. Ich leerte mein Glas wie ein zum Tode Verurteilter. Ich war bisher nur 3-mal im Leichenschauhaus gewesen. Die eisige Atmosphäre umfing mich gleich hinter der Empfangstür. Gitu kam auf einem verchromten Wagen. Ist der für Sie? Loubet nickte. Ich holte tief Luft. Dann sah ich Gitus Leiche schließlich an. Gelous geliebter Sohn. Wie auf dem Foto. Aber sauber, blutleer und tiefgefroren, glich er einem Engel. Im freien Fall aus dem Paradies auf die Erde gestürzt. Hatten Naima und er Zeit gehabt, sich zu lieben? Das war das Erste, was ich tat, nachdem ich Loubet angerufen hatte. Ich ging Naimas Mutter besuchen. Ich wollte einen Schritt weiter als Loubet sein. Warum lassen Sie uns nicht in Ruhe? Die Kinder machen mir im Moment schon genug Sorgen. Vielleicht ist der junge Mann wieder nach Hause gefahren. Gitu ist tot. In dieser Nacht war Naima bei ihm. Tot? Meine arme Kleine. Ich muss Sie sprechen. Ich bin der Einzige, der das alles weiß. Geben Sie mir die Adresse. Murat wird Sie begleiten. Warten Sie um 4 an der Busendstation auf ihn. Danke. Ich schrak hoch. Loubet nahm meinen Arm und bedeutete mir, Gitus Leiche genauer anzusehen. Er hat eine 38er Spezial benutzt. Eine einzige Kugel. Aus allernächster Nähe. Gitu hatte keine Chance. Ein echter Profi. Mir schwindelte. Ich bin in meinem Leben nicht vielen Typen begegnet, die das können. Hass stieg in mir auf. Loubet deckte Gitous Leiche wieder zu und sah mich an. Mir war klar, dass ich jetzt das Protokoll unterschreiben musste. Das Schwerste aber stand mir noch bevor. Ange hatte uns einen Tisch auf der Terrasse gegeben. Was denkst du über die Sache? Rossintraoui und Gitou sind nicht aus dem gleichen Grund getötet worden. Ich glaube, Gitou war im falschen Moment dort. Das ist alles. Was weißt du über Rossintraoui? Alles weist darauf hin, dass die Bärtigen ihn aus dem Weg schaffen wollten. Seit 1994 ist er hier, nachdem er auf einem algerischen Kommissariat einen Messerstich abgekriegt hatte. Komitees zur Unterstützung intellektueller Algerier in Marseille kümmerten sich um ihn. Und dort hat er Adrien Fabre kennengelernt. Die beiden mochten sich. Fabre unterstützt seit Jahren die Liga für Menschenrechte und er ist einer der angesehensten Architekten. Spezialist für Großbaustellen. Viele Abgeordnete wenden sich an ihn. Das muss geholfen haben. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Montale. Schieß los. Gitous Identität bleibt unter uns. Noch ein paar Tage. Das überraschte mich nicht. Da Gitou ein Irrtum der Killer war, blieb er eine der Schlüsselfiguren der Untersuchung. Und was sage ich meiner Cousine? Dir wird schon was einfallen. Und noch was, Montale. Das ist mein Fall. Wenn du etwas herausfindest, ruf mich an. Die Rechnung geht auf mich. Ciao. Das Panier glich einer riesigen Baustelle. Hier konnte jeder für nichts ein Haus kaufen. Es war das Viertel der Verbannten. Ein Armenviertel. Wenn man Herz hat, erklärte mein Vater mir eines Tages, kann man nichts verlieren, wo man auch hingeht. Man kann nur finden. Er hatte Marseille wie einen Glücksfall gefunden und wir gingen glücklich am Hafen spazieren. Inmitten anderer Menschen, die von Yokohama, Shanghai oder Diego Suarez in Madagaskar sprachen. Ich klammerte die Finger an die Gitter des Baustellenzauns an der Vieille Charité. Man hatte ein unterirdisches Parkhaus geplant, aber wie immer bei Grabungen rund um den alten Hafen waren die Bauarbeiter auf Überreste der antiken Phokäerstadt gestoßen. Hier war das Zentrum der Festung gewesen. Die Griechen hatten auf jeder der drei Anhöhen einen Tempel errichtet. Das behauptete jedenfalls Rossintraoui in einem Beitrag, den der Provençal neben dem Interview mit Adrien Fabre abgedruckt hatte. Der Bau des Parkhauses wurde sofort unterbrochen. Die beauftragte Firma knirschte natürlich mit den Zähnen. Auch Loll hatte hier gewohnt, bevor sie zu mir zog. Als ich zu ihren Fenstern hochsah, blieb mein Blick an dem Schild der Parkhausbaustelle hängen. Vor allem an einem Namen. Dem des Architekten. Adrien Fabre. Ein Zufall, sagte ich mir. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Worüber konnten der Architekt eines Parkhauses und ein in Massilia verliebter Altertumsforscher sich unterhalten, fragte ich mich. Verstanden sie sich so gut, wie Fabre behauptete? Konnte es sein, dass Fabre erst Rossintraoui ermordet hatte und dann Gitou, weil der ihn hätte identifizieren können? Aber nein, er hatte ein felsenfestes Alibi, das Kück und Matthias bestätigten. Sie waren zusammen in Sanary gewesen. An der Busstation traf ich Murat. Der Großvater war in seiner Wohnung überfallen worden. Naima, der Überfall wohl gegolten hatte, war entkommen. Der Großvater war zwar verletzt, aber wohl auf. Murats Mutter war bei ihm. Steig ein. Wir fahren bei dir vorbei. Du packst ein paar Sachen ein für einige Tage und ich bring dich irgendwo hin, wo du sicher bist. Was läuft hier ab? Ich möchte nicht, dass du zu Hause schläfst. Das ist alles. Und Redouan? Wir lassen ihm eine Nachricht da. Es wäre besser, er würde das Gleiche tun. Kann ich nicht lieber zu Anselme gehen? Wie du willst. Wirst du meine Schwester finden? Das hoffe ich. Ich musste auch Matthias finden. Sie alle befanden sich in höchster Lebensgefahr. Ich ging mit Murat nach oben. Ich muss noch ein paar Anrufe machen. Ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Ich weiß, Honorine. Sie können ruhig offen mit mir reden. Ich habe die Zeitung gelesen. Ah ja? Wie kann so etwas Schreckliches nur passieren? Hat Jelou die Zeitung auch gelesen? Jelou ist nicht mehr da. Ihr Freund hat sie heute Nachmittag angerufen. Alexandra. Genau. Sie sind jetzt im Hotel Alizée. Das ist am alten Hafen. Oberhalb von New York. Alexandras Anwesenheit änderte einiges. Ich konnte über den guten Mann denken, was ich wollte, aber er war es, den Jelou liebte. Ich rufe Sie an, Honorine. Ich umarme Sie. Loubet war noch im Büro. Die Fabres hatten zugegeben, in der Sache mit Guitou gelogen zu haben. Sie wussten nichts von dem jungen Mann in ihrem Haus. Ihr Sohn Matthias hatte ihn eingeladen und ihm seinen Schlüssel geliehen. Dein Guitou war nicht allein in dem Apartment. Ach so? Wie kommst du darauf? Wir haben ein Kondom in den Laken gefunden. Der Junge war mit einem Mädchen zusammen. Matthias müsste das wissen. Ich denke, er wird es mir erzählen, wenn ich ihn morgen sehe. Und dann wüsste ich gern, wer das Mädchen ist. Sie müsste doch was zu erzählen haben, oder? Meinst du nicht? Ich antwortete mit Schweigen. Ich sehe immer noch nicht, auf welcher Spur du Guitou bis dahin gefolgt bist. Montale in der Rolle des Dorftrottels. Das ist das Problem mit dem Lügen. Entweder man nimmt all seinen Mut zusammen und sagt die Wahrheit, oder man bleibt hartnäckig bei der Lüge, bis man eine Lösung gefunden hat. Meine Lösung war, Naima und Matthias an einen sicheren Ort zu bringen, bis wir in dieser Sache klar sahen. Ich vertraute Loubet, aber nicht der ganzen Polizei. Die Polizei und die Unterwelt hatten schon zu viel miteinander gemauschelt. Willst du mit Jelou sprechen? Nein, nein, mach du das. Aber behalte die Antworten nicht für dich. Damit kann ich viel Zeit gewinnen. Es war nicht die Frage, ob ich Loubet die Wahrheit sagen sollte oder nicht. Es waren die Killer. Ich wollte sie in die Finger kriegen. Den vor mir haben, der Guitou ermordet hatte. Ich hatte genug Hass in mir, um ihn umzubringen. Ich hatte nichts anderes mehr im Kopf. Nur noch das. Töten. Chourmeau, Montale. Chourmeau. Das Leben ist wie eine Galeere. Bist du zu Hause, wenn ich dich brauche? Ich rühre mich nicht vom Fleck. Außer zum Fischen gehen, wie du weißt. Murat stand vor mir, bereit, einen Rucksack auf dem Rücken. Ich muss noch eine Sache erledigen, deshalb bin ich mit hochgekommen. Nicht nur, um zu telefonieren. Mir war wieder eingefallen, was Anselm mir anvertraut hatte. Redouane war schon mit dem Typen gesehen worden, der den BMW gefahren hatte, aus dem die Schüsse gefallen waren. Und Serge war aus Hamoudis Wohnung gekommen. Ist das sein Zimmer? Nein, das gehört den Eltern. Seins ist dort hinten. Ich muss das tun, Murat. Ich muss einige Dinge wissen. Warum? Weil Serge mein Kumpel war. Ich mag es nicht, wenn man meine Freunde einfach so umlegt. Ich öffnete die Tür. Das Zimmer war winzig. Ein kleiner Schreibtisch, darauf mehrere Publikationen, einige Nummern von Al-Raid und ein Heft von Ahmed Dedat, wie Salman Rushdie den Westen getäuscht hat. Ein Nachttisch mit einer Ausgabe des Koran. Ich setzte mich zum Nachdenken auf das Bett und blätterte im Koran. Vor einer Seite steckte ein zusammengefalteter Zettel. In der ersten Zeile stand: Jedes Volk ist dem Untergang geweiht, und wenn die Zeit gekommen ist, kann es ihn nicht eine Sekunde verzögern oder beschleunigen. Schöne Aussichten, dachte ich. Dann faltete ich den Zettel auseinander. Ein Pamphlet, ein Flugblatt der Front National. Verdammt. Das war das Letzte, was ich dort erwartet hatte. Dank der FIS gleichen die Algerier immer mehr den Arabern und immer weniger den Franzosen. Die FIS ist für das Recht der Abstammung, wir auch. Die FIS ist gegen die Integration der Einwanderer in die französische Gesellschaft, wir auch. Warum hob Redouane dieses Flugblatt im Koran auf? Ich faltete das Flugblatt wieder zusammen und legte es zurück. Da sah ich die Gebetsteppiche, aufgerollt in einer Ecke des Zimmers. Ich löste sie und fand noch mehr Flugblätter, etwa 100, auf Arabisch. Beweist, dass ihr keine Strohköpfe seid. Schmeißt einen Stein, lasst eine Bombe hochgehen, legt eine Mine, entführt ein Flugzeug. Ohne Unterschrift, versteht sich. Ich hatte genug gesehen, vorerst. Komm, das reicht, gehen wir. Und das willst du nicht sehen? Er zog eine Plastiktüte vor. Darin waren eine 22er-Kanone und etwa 10 Schuss Munition. Scheiße. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging. Bestimmt nicht mehr als eine Minute. Ich habe Angst um ihn, verstehst du? Dass er in etwas hineinschlittert, das ihm über den Kopf wächst und dass er es benutzt. Ich glaube, er sitzt schon drin. Tief. Das Schießeisen lag zwischen uns auf dem Bett. Waffen hatten mich immer mit Entsetzen erfüllt, sogar als Bulle. Meine Dienstwaffe hatte ich nur zögerlich benutzt. Ich wusste, ein Druck auf den Abzug reichte. Der Tod lauerte unter der Fingerspitze. Eine einzige Kugel für Gitu, 3 für Serge. Wenn man einmal abgedrückt hat, kann man auch 3-mal schießen. Oder öfter. Es ist so, verstehst du? Wenn ich aus der Schule komme, sehe ich nach, ob sie noch da ist. Solange sie da ist, kann er keine Dummheiten machen, denke ich mir. Hast du schon mal getötet? Nicht mal ein Kaninchen. In den Fingern hatte es mich schon gejuckt, aber das erzählte ich Murat nicht. Du solltest das Ding mitnehmen. Mir wäre es lieber, wenn es nicht mehr da ist. Okay. Ich wickelte die Waffe wieder in den Plastiksack. Anselm sagt, Redouane ist nicht böse, weißt du? Aber dass er gefährlich werden könnte. Zwischen 2 Jobs hing er im Treppenhaus rum, hat Joints geraucht und Rap gehört. Da hat er mit dem Blödsinn angefangen und sich immer mehr voll Drogen gepumpt. Zuerst hat er seinen ganzen Lohn mit uns auf den Kopf gehauen. Er hat uns ins Kino eingeladen, Naima und mich. Ins Kapitol und im Taxi zurück wie die Fürsten. Leben wie ein Fürst. Davon hatten Manu, Hugo und ich auch geträumt. Wie viele Apotheken und Tankstellen hatten wir überfallen? Ich wusste es nicht mehr. Eine ganze Latte. Wir machten das am laufenden Band. Heute war das nicht mehr so einfach. Heute musste man schon Dealer werden. Was ist passiert, dass er sich so geändert hat? Er wurde geschnappt. Im Knast. Da hat er Said kennengelernt. Einen Gefängnisgeistlichen, ein Anhänger der fundamentalistischen Tablighbewegung aus Pakistan. Von dem Tag an wollte er nichts mehr von uns wissen. Er hat uns einen abgedrehten Brief geschrieben, hat angefangen, Arabisch zu lernen und den Koran zu studieren. Als er wegen guter Führung auf Bewährung rausgekommen ist, war er verändert. Dann hat er Besuch gekriegt. Vom bärtigen Typen in Chelabas mit dicken Schlitten. Eines Morgens hat er wie wild seine Sachen gepackt und ist abgehauen. Er ist 3 Monate weggeblieben. Als er zurückkam, hat er sich noch mehr verändert. Wo Redouane hingegangen war, konnte ich mir vorstellen. In Serges ganzem Papierkram war ein dickes Dossier über die Wallfahrten, die der Tablik, aber nicht nur er, für seine neuen Anhänger organisiert. Pakistan vor allem, aber auch Arabien, Saudi-Arabien, Syrien, Ägypten. Mit Besuchen der Hochburgen des Islam, Koranstudium und an erster Stelle Einführung in den bewaffneten Kampf. Die fand in Afghanistan statt. Wir hörten die Eingangstür aufgehen, gefolgt von Stimmen. Murat war als Erster im Esszimmer, um ihm auf dem Flur den Weg abzuschneiden. Geh aus dem Weg, Kleiner, ich hab's eilig. Ich kam aus dem Zimmer, den Plastiksack in der Hand. Hinter Redouane noch ein junger Mann. Scheiße, wir haben ab! Es hätte nichts genützt, ihn hinterherzulaufen. Der andere, das ist Nazar. Murat zitterte von Kopf bis Fuß. Er war der Fahrer des BMW. Nicht nur Anselm denkt das. Wir wissen es alle. Wir haben ihn hier schon mit der Kiste rumhängen sehen. Und er fing an zu heulen wie ein kleines Kind. Ich ging zu ihm und drückte ihn an mich. Schon gut. Ist doch schon gut. Nur, dass es zu viel Scheiße auf dieser Welt gab. Schurmo. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Claude Izzo. Aus dem Französischen von Katharina Grain und Ronald Vouillet. 1. Teil. Fabio, Hans-Peter Hallwachs, Pertin, Thomas Thieme, Loubet, Burkhard Klausner, Kück, Deborah Kaufmann, Gelou, Maria Hartmann Honorine Regina Lemnitz, Fonfon Helmut Kraus, Felix Martin Seifert, Gitu Matthias Walter, Naima Karina Plachetka, sowie Christian Gaul, Imitas Ulhak, Hüseyin Çırpıcı, Rolf Marnitz, Özgür Üzata, Hürdem Riedmüller, Fali Lusek und Thomas Vogt. Schnitt Sabine Winkler, Ton Alexander Brennecke, Regieassistenz Judith Lorenz, Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003. Wenn Sie diesen oder einen anderen Teil von ISOs Marseille-Trilogie noch einmal hören möchten, dann besuchen Sie uns doch online unter hörspielundfeature.de oder abonnieren Sie unseren Hörspiel-Podcast. Dort stehen alle 6 Marseille-Krimis zum Online-Stream und Herunterladen für Sie bereit.